Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Filmflimmern. Heute mit Niklas, Fabi und mit mir, Robin. Ja, es ist wieder soweit. Eine neue Ausgabe von Filmflimmern. Lange ist her, seit die letzte Ausgabe im Netz erschienen ist. Ja, mit der Regelmäßigkeit hat es auch nicht ganz geklappt. Aber es war ja Sommer, wir waren ja alle auch weg und so. Genau, und wir haben die einzigen paar kleinen heißen Tage des Jahres genutzt, um uns wieder vorzubereiten. Und heute nachher eine Überraschung, etwas Neues und eine kleine Besonderheit mit hinzu. Aber worum es genau geht, werden wir erst später erzählen. Und dazu muss noch gesagt werden, der Einzige, der heute sich wirklich gut vorbereitet hat. Und dafür, Niklas, solltest du eigentlich einen Preis kriegen für den Bestvorbereitesten. Ich nehme diesen Preis nicht an. Wieso das denn nicht? Das erinnert mich ja schon gleich an das erste Thema. Das erste Thema ist der Deutsche Fernsehpreis. Worum geht's? Es geht, der Deutsche Fernsehpreis ist als allgemein bekannt. Fernsehen wird ausgezeichnet. Es wurde halt immer wieder irgendwelche Sachen hinzugefügt, irgendwelche Kategorien, die dann ausgezeichnet werden müssten und dafür. Wer ist alles dabei beim Deutschen Fernsehpreis? Wer organisiert das oder welcher? Du hast dich darüber informiert. Ich habe mich darüber informiert. Ach sehr, okay. Na gut, also ich weiß, wer dabei ist, zumindest weiß ich, dass das ZDF dabei ist. Ich weiß jetzt nicht, ARD, also ARD, ZDF ist ja, gehört ja im Endeffekt zusammen in dem Fall. Ja. Dann ist dabei RTL und Sat1, wobei ich nicht weiß, ob es die Sat1, ich glaube, Media Group ist, also ob alle zusammen, also auch ProSieben und so. Denke. Aber auf jeden Fall ist das seit 1999, glaube ich, so zusammen. Ja. Naja, auf jeden Fall wurden immer neue Kategorien hinzugefügt. Jetzt zum Beispiel ganz neu Soap und Telenovela. Das ist ja gut, dann können ja noch bessere Bereiche ausgezeichnet werden. Also dann gibt es sowas wie beste Kamera und beste Regie und ja, beste, es war immer so weit. Also wir haben, jetzt haben sie irgendwas ganz Komisches gemacht. Ich weiß nicht, warum sie es getan haben. Ja, um sich selbst zu loben. Um sich selbst zu loben. Auf jeden Fall ist es so, sie haben diese ganzen Sachen wie beste Regie, beste Kamera und was hatten wir auch an drin? Beste Musik, beste Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, haben sie alles rausgenommen. Sie haben die ganzen Kategorien, worum man sich sowas anguckt, warum man sowas so geehrt wird, eine tolle Fernsehproduktion zu machen, haben sie eigentlich rausgenommen. Und warum haben sie es rausgenommen? Warum haben sie es rausgenommen? Das ja, weil sie nur noch Müll senden. Wenn man morgens mal guckt, mitten im Leben, Brennpunkt, bla, und das, die machen einfach die Qualität ist einfach abgenommen ohne Ende. Naja, aber so auf ProSieben, da werden aber auch ab und zu mal. Auch nur Fremdproduktion. Also ich habe schon lange keinen guten Film mehr von ProSieben produziert gesehen. Also noch nie. Eigentlich noch nie. Okay. Naja, also wenn man so ganz, also es gab solche Komödien wie so Sex Up. Oder wie ist das hier? Kennt jemand diesen Film, diese Zweiteiler-Filme, so zum Beispiel das Jesus-Video? Habt ihr das gesehen? Das Jesus-Video war nicht gut. Ja, aber ist das nicht auch von ProSieben produziert gewesen? Das war, glaube ich, auch wieder so eine Eigenproduktion. Genauso wie aber auch das mit dem. Mit oder die Ratten, von wo dann so irgendwie die Rattenseuchen war. Wo das wer gebrannt hat. Ja, genau. Oder war das nicht irgendwie so High Alarm auf Mallorca und so? High Alarm. Ja, mit Ralf Möller war das, glaube ich. Aber diese Sachen sind ja auch schon etwas älter sowieso. Aber ich finde, in letzter Zeit kam, gut, es gab dieses, die Sache mit dem Bergwerk, mit diesem Unglück. Das war ja letztens auch ausgezeichnet gewesen. Aber ich finde es, weil, ich meine, es ist ja sowas, man kann es ja vergleichen mit, ja gut, die deutschen Oscars. Und man aber immer, aber wirklich, es ist deutschlandweit und es war immer man wird dafür ausgezeichnet, dass man Filme gemacht hat, es wurden Leute nominiert und es wurden Leute geehrt, manche haben diesen ganzen, haben die Auszeichnung auch abgelehnt. Ja, aber warum nimmt man sowas raus? Ja, um sich selber zu ehren, wie Fabi sagt? Ja, wie gesagt, es ist einfach nichts Kreatives mehr. Und ich weiß es auch nicht. Na gut, sind wir mal gespannt, wie es wohl dieses Jahr ablaufen wird. Ja. Also du sagst, Kategorien sind draußen. Die Kategorien sind draußen. Die sind draußen. Laut meinen Informationen, die ich zuletzt gesehen habe. Darüber habe ich auch nichts Neues mehr gehört. Dann können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen und mal schauen, wie sich denn die deutsche Filmszene da selber ehrt, beziehungsweise die deutsche TV-Landschaft. Ja. Also Filme werden ja nicht mitgeehrt, ne? Also es ist nur die TV-Landschaft an sich. Die TV-Landschaft. Ja. Alles, was TV-Produktionen sind. Ja. Dann können wir ja schon mal zum nächsten Thema abschweifen. Das nächste Thema, gehen wir von Deutschland, gehen wir in die englisch sprechenden Länder. Das ist ein Film, der nächstes Jahr rauskommen wird. Das ist Sucker Punch. Und ich weiß nicht, was sind eure Eindrücke von dem Trailer? Also, Sucker Punch. Sehr, sehr gut. Also, hier der Regisseur von 300 und Watchmen, glaube ich. Genau. Ja, also, wenn man sich einen Trailer anguckt, hat man wieder dieses Gefühl, oder ich zumindestens, von dieser Comichaftigkeit. Comichaftigkeit und von dieser sehr starken Bildstärke. Ja. Also, wenn ja, wie soll ich das ausdrücken? Wenn ich, das ist immer so ein typischer Filmstil, wo praktisch das Bild sehr, sehr doll versucht, den Zuschauer anzusprechen. Und da kommt dann auch immer die Problematik, dass man dann nie weiß, wie sehr wird dann wirklich auf dieses Bild fixiert. Naja, wenn der riesige Samurai-Krieger durch die Gegend laufen, die mindestens dreifach so groß sind wie die Hauptdarstellerin. Ich weiß nicht, das ist eigentlich diese Übertriebenheiten, so die auch drin hatte. Wenn man sich mal 300 anguckt, Zeitlupen, Effekte, wo man diese blutigen Szenen, die in Zeitlupen irgendwelche Beine ab rumfliegen und sowas. Und das ist ja eigentlich wirklich dieser Stil, den der Regisseur auch drin hat. Genau. Und die Frage ist ja für mich dann immer, was ist mit der Story? Ich meine, der Trailer, ich habe ihn mir jetzt ja angesehen und er ist auch so ausgelegt, es sind so Martial Arts Anteile mit drin, sehr großes, sehr bombastische Bildeffekte und also wenn ich das so sehe, sieht das immer ganz lecker aus, aber ich frage mich dann immer, okay, lohnt sich das und also fürs Kino auf jeden Fall, ich meine, das Erlebnis dann im Kino ist natürlich toller, wenn man so eine super Leinwand hat, und aber wie ist das von der Story her und weißt du da was drüber, Niklas? Also die Story ist, dass sie dass sie in eine, ja, ich weiß jetzt nicht genau, ob es wirklich eine psychiatrische Anstalt ist, aber auf jeden Fall endet sie da, weil sie unter anderem auch von ihrem Elternteil nicht, aber Aufzieher, Stepfather, ich weiß es gerade leider nicht, was die Übersetzung davon ist, daher auch flieht, und sie wird einfach in diese Psychiatrie reingesteckt, und sie plant halt auch erstens da wieder rauszukommen, aber sie erschafft für sich selber diese alternative Realität. Also das, was man in dem Trailer gesehen hat, ist anscheinend auch entspringt ihrer Fantasie. Und es geht darum, dass sie irgendwie auch 5 Objekte stehlen muss, damit sie erstens diese alternative Realität entfliehen kann, aber auch sozusagen, damit es ein Happy End gibt. Und da stehen ihr halt anscheinend auch ein paar Freunde, wahrscheinlich auch ja Mitinsassen in Anführungszeichen, stehen ihr da zur Hilfe bereit. Und es geht einfach nur um diese Flucht. Und es ist, ich denke mal, auch so ähnlich wie, hat schon irgendwie Computerspiel Züge. Charakter, ja. Irgendwie, dass man, ja, du musst 5 Objekte finden, damit hier rauskommst. Aber es ist nicht wirklich jetzt viel über die ich glaube, die Story kann noch viel mehr bieten, als das, was jetzt hier in ein paar Zeilen geschrieben wird. Ich meine, geschrieben ist es ja auch von, und Regie hat ja auch, Zack Snyder, oder wie wird er ausgesprochen? Ahnung. Ja. Und 300 hat er ja gemacht, erwähnt, und ja, Watchmen. Und wie fandet ihr die? Also fandet ihr das storytechnisch gut? Also ich fand Watchmen und 300 von der Story ja auch, also es war okay, es war jetzt nichts Berauschendes. Dafür hat das Bild natürlich unterhalten. So, und wie ist das bei euch? Mögt ihr sowas, oder? Also ich fand Watchmen extrem cool. Und 300 war so ein Zwischending. Da haben die Bilder halt ganz klar gesprochen. Und bei Watchmen fand ich die Story auch noch ganz cool. Und wenn er jetzt genau diesen Zwischengrad von coolen Bildern und, na, so eine laden Story, die einen unterhält, dann wird das echt ein guter Film. Also, so, das sind sowieso solche Filme, da habe ich nicht einen Anspruch, wie bei Inception zum Beispiel, dass ich mir danach Gedanken mache, sondern einfach nur ins Kino gehe, die Zeit, wie ich da bin, habe ich meinen Spaß und gehe wieder nach Hause. Popcorn-Kino. Genau. Das ist Popcorn-Kino. Entertainment. Genau. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis der Film rauskommt. Wann ist das Release-Date? Dieses Jahr? Nächstes Jahr. 2011. Also ganz genau ist das Premiere-Datum der 25. März 2011. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Europaweit, deutschlandweit, weltweit oder nur Amerika? 25. Also Premiere-Datum. Ich denke mal hier in Deutschland auch. Also Auf jeden Fall werden wir bis dahin noch viel erfahren, und wenn wir mehr wissen, kommt es natürlich in eine nächste Ausgabe von 5 Minuten mit rein. Die immer noch regelmäßig kommt. Oder es endet so wie Tron und Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Das ist ja auch so ins nächste Jahr verschoben worden. Genau, hoffen wir nicht. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt auf den Film. Ja. Aber es gibt ja noch mehr interessante Filme, die demnächst rauskommen. Also die nächsten, also eigentlich die nächsten zwei Trailer, die ich angeschleppt habe, gehen eher sonst in diesen außerirdischen Bereich. Also Science-Fiction-Filme, die ich ja sowieso sehr gerne mag. Und den nächsten Film, den ich nochmal angesprochen habe, ist der Film Monsters. Nicht sehr innovativ der Titel, aber dafür ist die Geschichte eigentlich recht interessant. Es geht darum, dass von der NASA ein Flugobjekt, ich glaube, es ist irgendwie ein Satellit oder so, auf jeden Fall war da in der außerirdischen Welt, einfach der Landevorgang ist falsch vonstatten gekommen und er ist da abgestürzt. Und diese Quarantäne, die da eigentlich normalerweise vonstatten gehen sollte, ist halt nicht passiert und da kommen Keime auf die Erde, außerirdische Keime und Mikrozellen und sowas und die entwickeln sich auf der Erde. Die entwickeln sich weiter auf der Erde und passen sich anscheinend auch ein wenig der Erde und dieser Flora und Fauna dort an. Und sind aber gefährlich anscheinend auch für den Menschen. Zumindest im Trailer kommt es so rüber. Von Garrett Edwards? Ja. Ich habe mich ein bisschen erkundigt, was er so für Filme gemacht hat. Und so große Riesenblockbuster hat er ja auch noch nicht gemacht. Meinst du, das wird auch eher ein größerer Film oder auch eher was Kleineres? Eher sowas wie District 9 zum Beispiel? District 9. Ich weiß der war gut. Der war gut, natürlich war der gut. Ich glaube, dass der Film, also er wird ja immer von den, im Trailer wird davon erzählt, dass er sehr originell ist und die Effekte scheinen ja auch sehr gut zu sein. Also dieses Monster zum Beispiel, was im Wasser lebt, im Trailer zu sehen ist, oder auch die Pilze, diese leuchtenden Pilze, die am Baum zu sehen sind. Das hat schon sehr Eindruck gemacht. Und es geht einfach darum, dass ein Journalist, diese Zone, die verseuchte Zone ist in der Nähe von, ist in Mexiko, am Rande der... Wo denn sonst? am Rande der, von der USA, wahrscheinlich auch so an der Grenze, vielleicht spielen die auch in dem Film ein bisschen auf diese Problematik. Ich bin mal gespannt, wenn die ersten Aliens nach Europa kommen. Ich glaube, wir werden nie welche sehen. Hier kommen die nie an. Die haben keine Lust. Ist auch uninteressant. Ich meine, hier ist nie Yes Weekend. Und auf jeden Fall sind da irgendwie Touristen, oder auf jeden Fall geht es darum, um diese Zone und ein Journalist, der auch mit da drin ist in dieser Zone und das Ganze miterlebt. Darum geht es einfach. Und ich finde das Thema allgemein, ich stehe sowieso auf alles, was Science Fiction ist, ich stehe auf alles, was die Außerirdischen sind. Ja. Splice hast du auch angeschleppt. Splice habe ich angeschleppt, habe ich aber leider noch nicht gesehen. Oh mein Gott. Fabi hat ihn gesehen, Fabi wird nachher noch ein bisschen was über Splice erzählen. Ja, kann ich machen, wenn ihr wollt. Ja, also du wolltest vorhin noch ein ganz klein bisschen, aber das schieben wir zum Schluss auf. Und wo wir schon bei den ganzen Alien-Viechern sind, es hört nicht auf mit Alien, denn... Der nächste Film, den ich wieder mal reingesetzt habe, Skyline. Ich habe ihn betitelt als den Alien-Staubsauger-Film. Auf jeden Fall sieht es im Trailer so aus. Weil mehr als Staubsaugen ist da im Moment noch nicht in dem Trailer zu sehen. Sieht aber übel aus, wieder so eine Million, nein, eine Million ist übertrieben, aber viele, viele, viele Menschen von diesem riesen Raumschiff aufgesaugt werden. Also der Trailer sieht wirklich interessant aus. Man sollte sich ihn auf jeden Fall mal angucken. Skyline. Ich weiß nicht, Niklas, hast du denn herausgefunden, worum es sonst noch so handeln könnte in dem Film? Wo es noch so handeln könnte? Es geht einfach, also im Trailer geht es einfach darum, wir hätten, also es gibt ja viele Sachen, die in den Weltraum hinaus, also wir suchen ja immer nach Außerirdischen, wir schicken Nachrichten in den Weltraum. Es geht erstmal im Trailer darum, hätten wir es mal bloß nicht gemacht. War irgendwie doof. Und damit ist der Film zu Ende. es geht im Moment einfach noch darum, dass Überlebende von dieser Attacke wahrscheinlich das Ganze nochmal, also es geht einfach nur ums Überleben eigentlich. Es geht ums Überleben. Eventuell so wie Krieg der Welten, da war Tom Cruise auch noch am Überleben damit beschäftigt. Tom Cruise hat damals bei Krieg der Welten auch nicht großartig jetzt einen Helden gespielt. Es ging darum, dass er überleben musste mit seiner Familie. Und das finde ich bei solchen Filmen auch immer am interessantesten. Wie lösen sie den Konflikt? Wie wird das Problem gehandhabt? Der berühmte Konflikt. Ich glaube, das ist immer, jeder Film braucht seinen Konflikt, sonst ist er uninteressant. Ich glaube, im Endeffekt braucht jeder Darsteller seinen Konflikt, damit er wirklich, auf jeden Fall predigt das Nico immer. Und wenn wir uns selber Filme ausdenken, der Konflikt. Naja, und auf jeden Fall finde ich das wirklich am spannendsten, weil Alien-Filme, finde ich, leben nur noch davon, gut animierte Monster zu haben. Und gut das animierte ist eigentlich schade. Monster und wie ist die Lösung? Und das, ich finde, das ist immer so das Interessanteste an diesen Alien-Filmen. Ne? Die Menschheit ist technologisch immer unterlegen und wie schafft sie es trotzdem, diese primitiven humanoiden Menschen auf der Erde, wie schaffen sie es trotzdem, trotz ihren total komplizierten politischen Strukturen, die einfach sagen, okay, ja, die Aliens sind unsere Freunde oder sie sind unsere Feinde, je nachdem, was da passiert, ist immer dasselbe eigentlich. Aber wie schaffen sie es, die Menschheit dann doch noch zu retten? Und warum ist es immer eine Person? Warum ist es immer Will Smith? Und nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen, die ganze Besetzung und so, dass der Film in der Regie stehen die beiden Strauss-Brüder, ich weiß nicht, ich würde sie jetzt Straussee ausbrechen, ich weiß es mal wieder nicht, ich meine Aussprache. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben müssen wir auch nicht. Auf jeden Fall haben die beiden so Sachen gemacht. Nico wüsste jetzt, wie wir sie aussprechen müssen. Auf jeden Fall haben die beiden Sachen gemacht wie Avatar, dafür die visuellen Effekte. Zumindest einer von, das ist Colin Strauss, nenne ich den jetzt mal. Der stand für die visuellen Effekte, wie bei Titanic zum Beispiel, Avatar 300, X-Men Origins. Und sein Bruder war auch teilweise in solchen Sachen drin. Da muss man mal wieder aufpassen, ne? Ich wiederhole mich, aber ich habe immer Angst, Krieg der Welten war ich auch nicht so der Fan von. Ich war auch eigentlich von Krieg der Welten enttäuscht. Wobei der Trailer, der sieht gut aus von Skyline und viel passiert beim Trailer von Skyline. Also wenn wir jetzt schon von Krieg der Welten reden, bei Krieg der Welten ist es ja so, dass da im Trailer schon die halbe Welt explodiert und mal Sachen attackiert werden. Und bei Skyline ist es in Anführungszeichen nur so, dass da Außerirdische kommen und die Menschen aufsaugen. Ja, aber ich finde, diese Parallelen sind klar da. Ich meine, bei Krieg der Welten werden die Menschen ja auch irgendwie gefangen genommen und gecatcht. Ja, was da mit denen passieren, weiß man nicht. Und hier ist das Ganze noch ein bisschen extremer und der große Staubsauger. Und was ich auch noch interessant finde, davor hatten wir ja Skyline ist dann so dieses, ja, die bösen Alien nehmen die Menschen gefangen und so. Das kam auch so noch gar nicht so vor, dass die Alien jetzt wirklich so die Menschen so versklaven. 2010 im November, der 12. wird es sein. Genau. Was ihr dazu noch sagen müsste, zu Skyline, genau. Alle Leute, die gerne Scrubs geguckt haben. Turk macht mit. Ja, und jetzt ist die große Frage, wie heißt er denn wirklich? Donald Faison heißt er. Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich alle Illusionen von allen Menschen zerstört. Er heißt nicht Turk. Schade. Ja, dieses Thema. die Avatar-Gelddruckmaschine läuft weiter an. Die können das Geld einfach gar nicht genug umwälzen mit dem Film. Sie haben ja aber auch viel Geld verloren damals. Ja, quasi. Sagen wir mal. Wie verloren? Das kam ja zu der Zeit, wo Avatar rauskam, kamen ja noch andere 3D-Filme gerade neu raus. Sagen wir mal so, sie haben weniger verdient, als sie verdient hätten können, aber sie sind schon Milliardäre. Beziehungsweise haben ja haben die schon eine Milliarde eingespielt? Ja, ich glaube schon, das war dann irgendwann. Übel, ne? Der auch immer, James Cameron, also, Titanic. Also 8 Minuten extra kommt ja, nochmal der Ja, Abend. Ja! Und ja, genau. Und wer läuft sofort ins Kino? Niklas. Ja. Also jetzt ganz ehrlich, Avatar kommt wieder in die Kinos. Derselbe Film, nicht der zweite Teil. Derselbe Film, der kommt jetzt länger. Der zweite Teil soll irgendwie 2014 kommen. Ja. Und halt, wie gesagt, am 2. September soll nochmal ein bisschen Geld in die Taschen gespült werden. Und es gibt 8 unveröffentliche Extra-Minuten. Wobei ich noch sagen muss, dass danach noch eine DVD rauskommt. Und da kommen so um die 16 bis 30 Minuten. So ganz genau habe ich es noch nicht rauslesen können. Weil manche sagen, es sind 30 Minuten, manche sagen, es sind 16 Minuten. Aber jetzt warte mal. Was bringen mir die 8 Minuten? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die wichtige Handlungsstränge in 8 Minuten einbringen auf einen Film, der richtig lange ist. Der ist doch irre lang. Also ich weiß nicht genau, mit Minuten zahlen. Aber es war ja wirklich auf jeden Fall, was ich gut fand, er ist richtig lang, aber er kommt eigentlich richtig lang vor. Er brauchte seine Zeit, um Pocahontas in dem Sinne zu erzählen. Ja. Genau. Und ich habe schon auf Apple/Trailer Werbung. Stimmt, Werbung. Der Trailer zeigt nämlich auch schon ein paar von. Also diese 8 Minuten sind auch schon wieder verkürzt, weil man kennt ja jetzt schon ein paar Minuten genau, davon. In diesem Special-Trailer konnte man auch schon einige Filmschnipsel, Flöckchen, Frames, dünne Scheibchen des bombastischen Avatar 1 Version 2 sehen. Ja, ich werde ihn mir nicht anschauen. Definitiv es sei denn, mein Chef zwingt mich dazu, mir Avatar Aufzulegen? Ja. Naja, du legst ja noch nicht mal auf. Nee, auflegen müssen wir nicht. Einfach auf Play drücken und von der Festplatte rüber kopieren in den Digitalprojektor und fertig. Wir wissen, ich weiß nicht mal, ob wir den spielen. Ich weiß nicht mal, ob das Sinister... Doch, ihr spielt den. Im Sinister steht's. Hm. Okay, das wirft jetzt ein ganz schlechtes Licht auf mich. Ja, du kannst dich nicht mit mir messen. Ich bin Avatar-Fanboy. Ja, und ich weiß auch schon so, also... Sagen wir mal so, auf unserer Liste bis 2013, wann welcher Film in 3D bei uns im Kino erscheinen wird, steht Avatar 1 in 8 Minuten Länge nicht drauf. Oh, das kann sein. Kann sein, dass wir vor ein paar Tagen eine E-Mail gekriegt haben, wo draufsteht und ich seit einer Woche nicht da war. Naja, auf jeden Fall Avatar 2 2014 soll angeblich ja Navi heißen. Soll sich in den Meeren des Planeten Pandora befinden. Der dritte Teil wahrscheinlich irgendwie im Weltraum oder so. Man weiß es nicht genau. James Cameron will vorher noch ein geheimes Drehbuch, was er geschrieben hat, verfilmen. Bevor er Avatar 2 anfängt. Oder Navi, wie man es nennt. Und ja, ich freue mich drauf. Was mir jetzt auch gerade noch zu Avatar einfällt. Zurzeit läuft auch Avatar. Ach ja. Im Kino. Und zwar heißt es aber jetzt, ich weiß nicht, ob ich habe leider mich nicht drüber informiert, aber ich finde das ganz interessant, weil zurzeit läuft ja Avatar, aber es heißt, es läuft nicht unter Avatar, sondern die Legende von Aang. Ja. Und das ist ja auch, eigentlich heißt es ja Avatar, die Legende von Aang. Oder ich glaube, im Englischen heißt es der... The Last Airbender. Genau, der letzte Windbändiger. Ja. Genau. Ja, wollte ich nur gerade mal sagen, dass auch zur Zeit Avatar ja, läuft, aber unter die Legende von Aang. Aber auch simpel, das ist ja ein Manga, nee, gar nicht, ich weiß, das ist glaube ich ein Anime, aber auch Manga und so. Und das ja, ist halt, lief glaube ich auf RTL 2 ja, kann sein. Oder Super RTL, ich weiß es nicht, habe lange nicht mehr geschaut. Auf jeden Fall ganz simpel, weil es schon Avatar gibt und man nicht mit Avatar verwechselt werden will. Ja, vielleicht haben sie auch die Rechte nicht. Nee, das liegt einfach daran, dass sie nicht mit Avatar verwechselt werden wollen. Ich meine, wenn sie verwechselt, na gut, dass sie nicht nochmal reingehen, aber vielleicht, naja, man weiß es nicht. Aber mehr. Vielleicht könnte auch so Werbeträger sein. Ich habe auch gehört, dass der Film nicht so gut sein soll, aber vielleicht hätten sie es vielleicht doch machen sollen, damit Leute denken, oh, Avatar, und dann gehen sie rein, denken so, naja. Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen, ich muss ihn mir noch anschauen. Ja. Ja. Aber das fiel mir gerade noch ein, wo wir bei Avatar waren. Ja, ich war auch mal wieder im Kino, das A-Team. Ich dachte mir, mein Gott, guckst du dir mal an, die alte Action. Die alte Action. Ja, die alte Action. Die alte neue Action. Und was soll ich sagen? Erstmal ein schlechter Untertitel. Also es gibt ja, keinen Plan B. Das ist ein Unding hier in Deutschland. In Deutschland. Also es gibt in Englisch ist es halt auch gleiche. Also auch, es gibt keinen Plan B. Aber weiß ich nicht. Also die können sich noch mal was Kreativeres einfallen lassen. Allgemein, der Film ist nicht kreativ. Klar, immer wieder ein paar neue Szenen, die mal wieder anders umgesetzt sind, mal wieder da, mal in Action. Die müssen ja immer sich ein bisschen überbieten mit so einem Panzer. Wahrscheinlich viel Witz auch drin, oder? Ja, also ich habe mit ein paar Leuten geredet, die meinten, der war super lustig gewesen und der beste Film, den sie dieses Jahr gesehen haben. Kann ich echt nicht nachvollziehen. Auch mega viel Filmfehler drin. Der Kölner Dom wird einfach nach Frankfurt gesetzt. und dann gibt es auch überall in Deutschland so gelbe Taxen, also so richtig gelbe Taxen, so New York-Taxen. Alle tragen Lederhosen. Ja. Ja. Und. Und im Vergleich zu der Serie? Ja, weiß nicht. Die Serie ist natürlich genauso billig. Aber die hat halt noch diesen Kultfaktor. Und den vermisse ich da. Und die Charaktere hast du die wiederentdeckt? Ja. Aus der Serie oder? Ja, schon. Bloß, also ich weiß nicht, so Murdoch, der kommt einfach so wie, den kennt man nur so in der alten Serie als Murdoch und der kommt da nicht ran. Also, denkst nicht so verrückt und so lustig. So, klar hat man mal ein paar Mal geschmunzelt, weil echt, natürlich sind da ein paar Kracher drin, aber weiß nicht. Also das ist noch nicht mal ein Film, den ich mir als DVD holen würde. Ja. Mal eine Sache, die dir sehr gut an den Film gefunden hast und eine Sache, wo du sagen würdest, aus diesem Grund schaue ich mir auf jeden Fall nicht noch ein zweites Mal an. Oh. Ich will erstmal eine gute Sache hören. da gab's, ja, ich darf ja nicht vorgreifen. Also es gibt in der Mitte so einen Film, wo sie dann mit dem Panzer da rumhantieren. Das ist extrem lustig. Und ja. Also da muss ich auch echt, haben wir weggeschmissen. Und sonst, ja, also wirklich konsequent, ist ein guter Actionfilm. Also wenn du nach A-Team ins Kino gehst, also zum A-Team ins Kino, da willst du ja auch keine schwere Kost haben. Wie gesagt, nur so Hollywood-Popcorn-Kino. Das A-Team. A-Team. Also im Nachhinein hättest du gesagt, ja. Was würdest du mir empfehlen als nicht unbedingt der Action-Fanboy? Nicht reingehen. Nicht reingehen? Ja. Oha. Hören vielleicht manche Leute nicht so gerne, aber ich werde nicht reingehen und es akzeptieren. Ja. Filmflimmern, der subjektive. Ja, subjektiv. Subjektiv. Ja, genau. Und nachdem Fabi aus dem A-Team rausgegangen ist, ging er gleich so ins... ging er gleich ins benachbarte Kino rein. Gleich hat sich einmal nach rechts gedreht und dann ist er ins Holt reingelaufen. Ja. Salz? Salz. Den neuen mit Angelina Jolie. Ja. Ja. Die ich irgendwie nicht so gerne mag. Ich weiß auch nicht, warum alle sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwie eine sehr nette Persönlichkeit ist. Ich habe sie letztens im Fernsehen, im Interview mit, jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt, Exklusiv... Frau de Ludewig? Genau. Ah, ja. Sie hat das einzige deutsche Interview mit Angelina Jolie gekriegt, also zum Film Salt, und konnte auch relativ private Sachen fragen und durfte auch, die Bodyguards waren nicht mehr von Angelina Jolie mit im Raum, und da machte sie auf mich einen sehr, sehr, sehr netten Eindruck, und sie war sehr ruhig und hat sehr gut gesehen. Sie ist eine Schauspielerin, auch, Robin. Und, ja, gut, sie, warte, sie sah auch relativ fit aus für ihr Alter und so, also kann nicht ja, hallo, also ich bin jetzt nicht so der Fan, also ich meine, sie wurde sexiste Woman oder hübscheste Frau der Welt gekürt, was ich irgendwie nicht so teilen kann. Und ich mag auch ihre Filme, ehrlich gesagt, nicht ganz so gerne. Sie sind alle okay, aber sie sind irgendwie so, so lasch. Ja, also Tomb Raider, Wanted, also das sind alles irgendwie Kack-Stories. Am allerschlechtesten waren Mr. und Mrs. Smith. Den fand ich noch ganz lustig. Den fand ich richtig Der war schlecht. Noch lustig. Aber zurück zu Salt. Ja. Salt ist auch nicht der Rede wert, reiht sich ein in die Liste von mittelmäßigen Agentenfilmen. Es gab Szenen, die waren wieder cool. Klar, es ist ein Actionfilm, die müssen sich immer trumpfen, das war gut. Aber so im Nachhinein hätte ich sagen können, ich wäre zum Mediamarkt reingegangen, hätte mir die Bourne-DVD geholt, Kollektion, und das ist schon ein ganz anderes Niveau. Also, ach so, ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein bisschen... auf dem Bourne-Niveau wäre. Nee, das ist nicht mal anders als auf dem Bourne-Niveau. Weil der Trailer, der sagt mir, okay. Der Trailer sagt echt gut. Genau, ja. Trailer hat ja meistens nichts mit dem Film zu tun. Also, und mit was für einem anderen Agentenfilm würdest du es dann ungefähr so gleich schätzen? Austin Powers. Okay, das ist echt mies. Schwer zu sagen. Boah. Es hat war sein ganz eigener, weil da wieder ein bisschen Verschwörungstheorien und da und so acht Blickwinkel, ja, so vom Niveau, ja, wobei der Film war eigentlich ganz cool mit den acht Blickwinkeln, also wie der Film aufgeräumt wurde, ja, keine Ahnung. Wer die Frau Jolie mag, soll sich den gerne angucken. Hat mich auch gut unterhalten, also ich war jetzt am Abend nicht traurig, dass ich ins Kino gegangen bin, aber andersrum gesagt, hey, wieder mir auch den Abend zum DVD-Regal gehen können, die Bourne-DVD rausgeholt, reingelegt und hätte sicherlich mehr Spaß gehabt, weil er einfach besser ist. Ja. Ja, Salt. Ja, Salt. Ich werde mir auf jeden Fall noch anschauen. Ich bin nämlich gespannt, weil ich hatte eigentlich relativ hohe Erwartungen an diesen Film, aber naja, der von dem Titel bin ich, steht auf dem Plakat nicht. Who is Salt? Wer ist Salz? Ja. Weiß ich nicht. Also also da könnten sie sich vielleicht noch mal ein bisschen Gedanken machen. Ich weiß auch gar nicht, wie sehen die Amerikaner das eigentlich, wenn da so Salz steht? Wer ist Salz? Also ich meine, empfinden die das als Name oder als Salz? Also das interessiert mich mal, wie Amerikaner das so diese Namen eigentlich empfinden. Also ich finde das dann immer so ein bisschen okay, gut, ja. Also ich finde es so ein bisschen nicht ernst. Das wäre so, als wenn in Deutschland ein Film Brot heißen würde. Brot. Wer ist Brot? Brot und Salz. Das wird bestimmt der nächste Film. Bread and Salt. Bread and Salt. Passt ja so. Achso, wir müssen noch einmal, bevor wir weitergehen, jetzt einmal über Inception reden. Wir waren ja nicht da in der Zeit, wo Inception rauskam, weil wir ja Sommerpause gemacht haben. Und Leute, der läuft noch. Also reingehen. Reingehen. Wir können leider nicht viel mehr über Inception sagen, weil ich glaube, jedes einzelne Wörtchen, was wir über Inception sagen würden, wäre schon so ein Spoiler. Ja, und den wollen wir wirklich auch nicht versauen. Was ich sagen könnte, ist zum Beispiel, dass dieses Wort Inception wirklich nachher viel, viel mehr Sinn macht, als man jetzt am Anfang denkt. Inception ist einfach nur der Name dieses Films, aber er macht wirklich Sinn. Also es ist echt gut, diesen Film Inception zu nennen. Also Inception. Ja, wir können nicht drüber reden. Eigentlich hätten zwar schon alle gesehen, die ihn sehen wollten. Da haben wir ja schon drin. Aber der Fairness halber. Ich könnte jetzt auch, glaube ich, nochmal eine Stunde über Inception reden, weil ja. Es gibt auch so viele Sachen, wo man nochmal aufpassen muss. Also erstmal, man sollte nicht reingehen, wenn man müde ist in den Film. Man muss wirklich von vorne bis hinten muss man aufpassen. Und nüchtern und man muss sich darauf vorbereiten, okay, ich gucke mir jetzt einen Film an und ich muss denken. Ich muss aufpassen. Weil dann macht der Film auch am meisten Spaß. Ja. So, und dann würde ich mal sagen, schieben wir das noch ein bisschen weiter zurück und wenn wir dann... Wenn er aus dem Kino draußen ist, dann reden wir drüber. Dann reden wir drüber. Ja, stimmt. Und dann haben wir auch wirklich viel drüber zu reden. Und ich muss sagen, dass ich leider nicht die Meinung teile, die andere Leute über diesen Film haben. Und aber wie sie denn genau sein wird... Das erfährt ihr nächstes Mal bei Fünf Flimmern oder übernächstes Mal. Beim nächsten Mal. Na gut, und ich hatte ja eben schon angedeutet, ich bin ja schon ziemlich aufgeregt, denn jetzt kommt eine Premiere bei Fünf Flimmern. Und zwar haben wir uns überlegt, führen wir eine neue Rubrik ein. Es war eigentlich früher auch schon mal geplant, diese Rubrik einzunehmen, aufzunehmen bei Fünf Flimmern. Und nun ist es endlich soweit. Und zwar, die neue Rubrik heißt, Niklas. Wir haben die neue Rubrik Amateur- und Indie-Filme. Und ja, wir gehen sozusagen wieder vom großen Film zum kleinen Film, ja, in die Filme, so die kleinen Sachen. Wir hatten auch vorher schon mal drüber geredet, so Sachen wie Projekt London, was wir mal vorgestellt hatten, wo eigentlich Leute quasi ohne viel Budget versuchen, einen Science-Fiction-Film zu machen. Und da wir ja für euch, liebe Zuhörer, nur das Beste wollen, haben wir heute ganz besonders einen Gast, beziehungsweise live über Skype einen Gast, den wir gleich hinzuschalten. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Ja, hallo Timo. Hallo ihr drei, vielen Dank für die Einladung. Bitte. Ja, Timo Landsiedel von Zoom, das Magazin der Filmemacher. Ich würde sagen, stell dich erstmal ein bisschen selber vor. Ja, ich bin Timo Landsiedel, schreibe für Zoom, das Magazin der Filmemacher. Und ja, das Magazin, das widmet sich ja so ein bisschen auch den Independent- und Amateurfilmen. Und das haben wir jetzt seit der aktuellen Ausgabe auch ein bisschen ausgeweitet und rezensieren jetzt auch ein paar Filme. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann können wir einfach mal so zwei von denen ein bisschen näher betrachten. Ja, das lass uns doch mal tun, das hört sich doch sehr gut an. Du hast zwei Filme mitgebracht quasi. Genau. Das ist einmal Verzweifelte Leben von Tobias Immich. Genau, und der zweite ist Polterabend von Hendrik Röhrs und René Rausch. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem ersten Film an. Ich finde diesen Titel Verzweifelte Leben. Also Verzweifelte. Also es sind zwei drin. Ich finde, man könnte es genauso sehen, dass man immer noch verfehlte Leben drin sehen kann. Ist das eigentlich so gewollt? Ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen, aber ich gehe mal stark davon aus. Man sieht da schon am Titel, da hat sich ein Filmemacher etwas mehr Gedanken gemacht und will da eine ganze Menge reinpacken. Ich würde es als Mischung aus Verzweifelte, also von Verzweiflung, dann Verfehlte, also dass irgendwas schiefgelaufen ist und dann diese zwei eben noch als so ein verbindendes Element damit reinzubringen, sehen. Und da merkt man schon, da steckt so ein bisschen mehr hinter als vielleicht hinter dem normalen Amateurfilm, dass man ein bisschen was abfilmt und dann mit Freunden gemeinsam guckt. Wie habt ihr denn das gesehen? Also so wie, wenn ich jetzt den Film gesehen habe, was auf jeden Fall erstmal auffällt, ist, dass zwar die Geschichte des Films auf jeden Fall ziemlich gut ist, die Schauspieler sind auch sehr gut, aber das, was den Film ein bisschen, ja, das störende Element des Films ist einfach, dass das Setting, gut, die Kamera, da kann man jetzt niemandem einen Vorwurf machen, dass man vielleicht nicht gerade die Technik dabei hat, aber es werden zum Beispiel Szenen in einem Krankenhaus dargestellt oder... Also es soll irgendwie was Ärztliches dabei haben, aber dabei sind irgendwie so auch die Requisiten und so sind nicht so passend. Was fandest du besonders gut an dem Film? Besonders gut fand ich auf jeden Fall die Thematik. Also ich glaube, so weit wie man kann es so weit sagen, dass es einfach um diese Person, um eine Person geht, die irgendwann durch einen Unfall, also es ist noch nicht mal ein Unfall, aber einfach nicht mehr lebensfähig richtig ist. Also sie ist ans Bett gebunden und es geht einfach um diese Thematik, dass jemand in seinem Körper gefangen ist und eigentlich nur wie ein, noch nicht mal wie ein Baby, aber sowas von sehr hilflos ist und ja, um diese Thematik geht es einfach. Darum, dass ob man mit dieser Lebensweise glücklich ist oder und wie es andere Leute sehen. Und das Besondere ist ja, das ist ja eigentlich ein Thema, was gerade so im Amateurfilm, im Independentfilm eigentlich nicht auftaucht. Da gibt es ja, ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr da so gemacht habt. Wenn ich mir das angucke, dann ist das sehr häufig was, was durchaus aus dem eigenen Leben ist, aber das stellt man so ein bisschen cool dar. Vielleicht gibt es dann auch nochmal kommt auch nochmal so ein Film, wo Tarantino zitiert wird, solche Geschichten, vielleicht ein bisschen was mit Effekten. Aber so wirklich etwas, was so aus dem Leben sich mit so einem Problem auseinandersetzt, da war ich schon sehr überrascht, als er das gezeigt hat. Das bin ich auch eher selten gewohnt, wenn man sich mal so die Szene anschaut. Also das hat mich auch sehr überrascht, das so wahrzunehmen. Was mich ja noch interessiert ist, wie bist du denn auf den Film gestoßen? Und du hast, wie ich eben gehört habe, dich auch mit Tobias, hast mit Tobias gesprochen. Und kannst du uns ein bisschen über ihn erzählen und was er so für Sachen macht und in welche Klasse von Amateurfilm man ihn praktisch so einschätzen muss? Also ich habe leider nur relativ kurz und relativ wenig mit ihm Kontakt gehabt. Ich weiß, dass er aus Iserlohn kommt und dass er ein paar kleinere Projekte noch so nebenher macht. Ich glaube, das handelt sich da maßgeblich so um Musikvideos für Freunde. Und dass das, glaube ich, bisher sein einziges größeres Projekt war. Und bisher scheitert das einfach daran, dass er die Leute nicht zusammenbekommt für einfach so ambitioniertere Geschichten. Ich bin über den Film gestolpert, tatsächlich im Amateurfilmforum. Wir sind ja vom Magazin Zoom so ein bisschen dabei, eben den Kontakt auch zu dieser Amateur- und Independent-Szene zu halten, weil wir uns mit dem Magazin eben an Leute in den Professionalisierungsschritten wenden. Das heißt, vom ambitionierten Filmer über den Filmhochschüler, den Filmschaffenden, der nebenher noch Filme macht, bis hin zum interessierten Profi, wollen wir das eigentlich alles abdecken. Und dazu gehört einfach, und das haben wir uns im letzten Jahr, als wir im August angefangen haben, so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dieser riesigen Independence- und Amateurfilmszene auch so ein bisschen so eine Plattform zu bieten. Weil, das habt ihr sicher auch schon gemerkt, im Internet findet das irgendwie so statt, aber in der Öffentlichkeit, Fernsehen oder auch Printmedien, findet man das eigentlich nahezu gar nicht. Nee, es wird fast gar nicht aufgegriffen. Jetzt in letzter Zeit merkt man, dass das so ab und zu mal ein paar Videos, die relativ interessant gemacht und mit sehr viel Kreativität auch mal auf irgendwelchen TV-Sendern ausgestrahlt werden. Da wird so ja auch manchmal Arte oder so. Auf Arte oder da wird auch mal auf ProSieben oder auf Sat.1 sogar in den Nachrichten mal was von YouTube gezeigt, was mal ein kreativer Geist sich da ausgedacht hat. Zum Beispiel damals, ich weiß nicht, kennt ihr das, wo sie diese Ping-Pong-Bälle oder die Dosen an die ganzen Mülltonnen, das ist ja auch, also gut, das ist jetzt nicht so ein Film in dem Sinne, aber es ein bisschen wird gezeigt, aber doch relativ wenig. Und ich finde, das ist eigentlich auch schade, weil doch sehr viele Sachen sehr, sehr gut sind. Und thematisch auch, na gut, den, wo wir jetzt auch schon eben beim Deutschen Filmpreis sind, also wenn man sich da mal so eine Doku-Soap anschaut und dann mal schaut, was so die Independent-Szene macht, dass man da schon bessere Sachen findet. Deutlich. Auf jeden Fall, ja. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was mittlerweile halt seit jetzt nur 5, 6 Jahren möglich ist, technisch, du hast ja gerade schon YouTube erwähnt, dass da schon Filme von gezeigt wurden auf den Sendern, da gibt es einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, wie man mit einfachen Mitteln seinen Film an die Öffentlichkeit bringen kann. Und da haben wir uns jetzt bei Zoom auch so ein bisschen überlegt, dass wir da die Goldsucher, die Goldwäscher sind, die so ein bisschen auf die Suche eben nach diesen Filmen gehen. Und man kann ja kurz einmal erwähnen, das würdet ihr nicht machen aus Bescheidenheit, aber dass wir ebenfalls einen Film von euch, nämlich Mensch, in unserem Kurzfilmkanal auf Vimeo haben. Einfach vimeo.com und auch bei den Channels Kurzfilm eingeben, dann findet ihr den Kanal. Und da ist auch der Film von Cold Entertainment von den Jungs hier, die jetzt alle vor Bescheidenheit erröten. Ja, so ungefähr. Und genau dort hat auch der Tobias Immich den Verzweifelte Leben hochgeladen auf Vimeo und da haben wir ihn in diesem Kanal mit aufgenommen. Genau, und da über das Amateurfilmforum, da hat er davon eben erzählt, sind wir dann darauf aufmerksam geworden und haben ihn da so ein bisschen eben dann aufgezeigt. Cool. Ja, du sprachst es ja eben auch von Kontakt zwischen den einzelnen Amateurfilmern oder Indie-Filmern. Das, was mir eigentlich aufgefallen ist, so ich persönlich habe eigentlich nur Kontakt mit anderen Leuten, die irgendwie aus der anderen Szene sind, wenn man, gut, wir gehen ja auch immer auf irgendwelche Contests, auf irgendwelche Veranstaltungen, Festivals oder so, kleine Filmfestivals, regional, aber jetzt halt auch, je weiter man kommt. Und dass sowas eigentlich nur die einzige richtige Möglichkeit Möglichkeit ist, richtig Kontakt mit, richtig ins Gespräch zu kommen mit anderen Leuten und sowas. Also Realweltkontakt. Realen Kontakt. Und ja, sowas ist eigentlich schon recht schade. Also so eine richtige Organisiertheit vermisse ich selbst immer noch eigentlich in der Szene. Klar hat man so Sachen wie dieses Amateurfilmforum, aber es gibt halt immer noch so wenig Sachen, dass verschiedene Leute irgendwie miteinander Filme machen. Ich glaube tatsächlich, dass das auch die beiden großen Dinge sind, die da die Chance darstellen. Also zum einen auf Festivals zu gehen, seine Filme selbst dort vorzustellen und eben, wie du gerade sagtest, da in Kontakt zu treten und darüber hinaus eben das Internet zu nutzen. Und da muss man ja sagen, das Amateurfilmforum ist einfach da ein ganz starker Punkt, wo sich unglaublich ausgetauscht wird mit einer Riesenmenge an Know-how, das muss man auch sagen. Ja. Ja, wenn man das Forum an sich mal ein bisschen verfolgt, so mit den Jahren, sind auch immer mehr hinzugestoßen, die auch schon einen Schritt weiter sind, also die auch technisch und mehr Erfahrung haben. Am Anfang war es ja noch schon eher so, dass da so nur die Anfänge stattgefunden, wie starte ich mein Movie Maker und dann wurden so Kommentare geschrieben, ja, deine Kamera darf nicht wackeln, und momentan ist es auch so, dass da schon Leute sind, die vom Fach sind, wo man merkt, auch die Art und Weise, wie da Kritiken geäußert werden, auch wirklich, ja, einem helfen, weiterzukommen. Ich finde, es gibt auch immer noch einen großen Unterschied zwischen den Leuten, die Amateurfilm anfangen, so aus sich als Hobby, und die Leute, die da studieren. Ich finde, da merkt man auch einen Unterschied, die da komplett anders rangehen. Also wir haben unseren ersten Zombie-Film gemacht und die gehen gleich richtig in die Vollen. Und solche Foren, finde ich, sind halt richtig wichtig dafür, dass man da ranwachsen kann. Also wir sind mit diesem Forum dann gewachsen und Nico war da halt vor allen Dingen aktiv. Und da hat man richtig gemerkt, dass man das Know-how dazu bekommt und immer weiter daran wächst. Du hast ja noch einen zweiten Film mitgebracht. Polterabend. Genau. Das, wie bist du da so ein bisschen? Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie ich den gefunden habe, ob ich da einfach ein bisschen so rumgestöbert habe und darauf stieß. Und ich bin so ein Freund von Schwarz-Weiß-Filmen, von diesen 50er, 60er Jahren Invasionsfilmen, die mag ich sehr gerne. Und vor allen Dingen dann eben diese die alten Stummfilme, wo ja die Filmgeschichte ihren Anfang genommen hat, muss man sagen. Und der Henrik Röhrs und René Rausch, die haben sich das so ein bisschen zum Vorbild genommen, diese alten Horrorfilme oder alten Gruselfilme als Stummfilm zu inszenieren. Und machen aber was ganz Intelligentes, nämlich brechen sie diese Stummfilmgeschichte immer an den Punkten, wo es ihnen passt. Und das hat immer, wie ich finde, einen dramaturgischen Sinn. Da würde mich auch interessieren, wie ihr das gesehen habt. Also was ich ganz toll fand, ist, dass es ein Stummfilm mit Ton war. Und das fand, genau. fand ich irgendwie, das hat wieder so ein den Reiz gemacht. Den Reiz gemacht und was ein bisschen lebendiger gewirkt hat. Und zwar, was heißt Stummfilm mit Ton? Und zwar muss man sich das so vorstellen, dass die Geschichte wird erzählt auf die klassische Art und Weise, dass man zwischendurch halt die Geschichte oder den Dialog, die Protagonisten da vorführen, halt eingeblendet sieht. Und aber trotzdem man die Geräuschkulisse wahrnehmen kann. Also man hört, wenn Schritte, man gehört Rauschen, man hört dramaturgische Momente durch die Musik, man hört praktisch die wichtigen Elemente des Films. Und auch aber so akzentuiert, so dass es praktisch der Dramaturgik folgt. Und das fand ich halt sehr schön bei diesem Film. Und was ich bei diesem Film auch noch sehr besonders fand, ist, dass es meistens ja bei Amateurfilmen oder Indie-Filmen so vorkommt, dass immer die gleichen Mittel, immer die gleichen Wege gehen? Nein, ich meine so ein bisschen, was das Schauspiel angeht, dass ich das auch sehr gut fand von den beiden Schauspielern. Gut, die mussten halt diesmal nicht reden, aber die Charaktere wirkten sehr gut auf diese Geschichte zugeschnitten. Und das finde ich bei Amateurfilmen und Indie-Filmen so in unserer Kategorie jetzt immer sehr gut, wenn das so hinkommt, weil da hat man häufig so Probleme, dass das vielleicht nicht so ganz zugeschnitten ist. Und das fand ich hier bei diesem Film Polterabend sehr gut gelöst. Vor allen Dingen, weil das ganz wichtig dafür ist, dass dann am Ende die Spannung so aufgebaut wird. und man wirklich bei den beiden Leuten ist und dann der Twist, der am Ende kommt, den wir natürlich nicht verraten wollen, genau, den sollt ihr selber gucken, dass der wirklich funktioniert, weil das hätte dann vermutlich gar nicht geklappt, wenn man den Schauspielern nicht wirklich abnimmt, dass sie da gerade sind. Ja, ja, war auch ein sehr großes Lob an diesen ganzen Film, ist auch die Requisite und auch die Maske. Also die, erstens mal ist sowieso auch ein Schlüsselpunkt ist auch, wie das Make-up eingesetzt wird im Film, aber auch das sieht man auch sehr selten, dass so gerade auch für diesen Film typische Requisite da drin sind, typische Kleidung dafür. Und das sieht man nicht so oft, aber es ist, und auch die Umgebung, das Haus, in das wir später gehen, es ist alles super in Szene gesetzt. Die Beleuchtung ist auch sehr toll. Die Fliege sticht einen sofort ins Auge. Ich habe tausendmal die Fliege geguckt. Was, wie geil ist das denn, eine Fliege? Also, das hat genau alles gestimmt. Genau das, ja. Ja, und ich muss die Kameraarbeit an dieser Stelle auch nochmal loben. Die fand ich auch sehr schön gemacht. In manchen Stellen, da waren wir uns gerade nicht sicher. Da haben wir vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Es hat manchmal gewackelt, aber wir waren uns nicht sicher, ob es nun wackeln sollte. Weil wir haben auch so, ich will jetzt nicht extrem sagen, aber es so sehr sanfte Kamerafahrten gesehen, die wirklich so ein Gänsehautgefühl gebracht haben, weil sowas sieht man sehr selten und das war auch sehr schön. Und auch allgemein habe ich das Gefühl gehabt, dass der Kameramann, der da am Werk war, ein sehr gutes Verständnis für das Bild hatte. Ja. Also es war auch wirklich immer nur genau das gezeigt, was jetzt auch wichtig war. Und man hatte nie so das Gefühl gehabt, okay, die Komposition des Bildes ist jetzt irgendwie schlecht oder die Schauspieler stehen an der falschen Sache oder man sieht jetzt Sachen, die man eigentlich gar nicht sehen möchte und die das Bild einfach langweilig machen. Und das hat einfach auch dazu geholfen, hat einfach geholfen, dass diese 12 Minuten Film die ganze Zeit konstant sehr gut anzusehen war, obwohl es ja ein Schwarz-Weiß-Film ist. Man ist das ja gar nicht mehr gewöhnt, solche Schwarz-Weiß-Filme. Es war ziemlich reduziert. Genau. So kann man sagen. Und das hat, also bei mir ist es immer so, ich verliere nachher Zeit und meine Lust, den Film weiterzusehen, wenn ich irgendwie nicht mitgerissen werde. Und das ist bei diesem Film nicht gewesen. Und das heißt für mich, dass es ein sehr guter Film war. Ja, spricht für den Film. Ja, genau. Er schafft die Spannung aufzubauen und zu halten. Und man fragt sich, wie geht es denn eigentlich weiter? Obwohl eigentlich nicht so richtig viel passiert. Aber er schafft es durch diese Geräusche, die dann auftauchen. Und vor allen Dingen auch, wie du gerade schon das angesprochen hast, im Bild, was man sieht und was man nicht sieht. Du willst eigentlich mal sagen, was ist denn da in diesem schwarzen Raum? Da rechts oben ist es so dunkel. Was um Himmels Willen ist da? Und das finde ich auch sehr schön gemacht. Und was ich bei den beiden Filmen ganz toll finde, oder die beiden stehen so dafür, dass für die gesamte Indie-Szene, dass die Leute sich einfach ihre Themen suchen können. Die müssen nicht nach Senderinteressen oder was kommt im Kino gerade an. Da hatten zwei Leute Bock, was in Schwarz-Weiß über Stummfilme zu machen. Und einer hatte Lust, irgendwie was über Sterbehilfe eigentlich zu erzählen. Man musste sich ja nicht bei irgendwem zurückmelden oder so oder irgendein Redakteur, der da reingequatscht hat. Nee, die haben das einfach gemacht und fertig. Ja. Und ich finde, gerade in diesem Indie-Bereich gibt es so unglaublich viele, so eine Vielfalt an Genres und an Filmen und an Macharten auch, wo die Leute auch einfach ausprobieren können. Und das muss ich sagen, das ist verglichen mit den Langfilm, die man sonst so im Kino hat, ist da die Vielfältigkeit viel, viel größer. Ja. Auch ist da das Risiko, dass wenn man irgendwie was verfehlt, wenn jetzt irgendwie vielleicht die Masse einfach, gut, man kann seinen eigenen Film, kann man gut finden, aber es kann ja genauso sein, dass die Masse, die das sieht, den Film dann vielleicht doch nicht so gut findet, aber dass das Risiko, dass man irgendwie zu viel Budget, zu viel Geld ausgegeben hat und jetzt irgendwie darauf angewiesen ist, dass auch wieder Geld reingespielt wird oder so, da hat man ja nicht das Problem mit. Der Film kann total das Publikum verfehlen und es macht einfach nichts. Und das. Genau das, ja. Ja, und ich finde auch, da kommt auch gerade auch die Innovation her. Wenn man jetzt Leute hat, zum Beispiel wie wir, die sich auch mit den Effekten auskennt, so wie Nico, da kann man auch viel Innovation in den Bildern reinsetzen und so. Ja, und wir versuchen jetzt ja gerade, und ihr ja auch bei Zoom, so ein bisschen so zu filtern, was ist wirklich so super sehenswert, was sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, damit man auch so ein Gefühl kriegt, was die Indie-Szene eigentlich in der Lage ist zu leisten. Genau. Und das ist so ein bisschen, dass wir zumindest in Zoom die jetzt vorstellen. Wir haben jetzt eine Rubrik, die jetzt in der aktuellen Ausgabe, die seit Anfang August am Kiosk liegt, da machen wir auch eine Doppelseite, stellen wir vier Filme vor. Die beiden, die wir heute hier besprochen haben, die sind auch da drunter und werden damit jetzt auch erstmal weitermachen. Das heißt also, dass wir versuchen, zwei oder vier Filme pro Ausgabe vorzustellen, um da auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, so einen Schwerpunkt eben dann auch nach draußen zu setzen, zu zeigen, hier, das ist uns wichtig und da wollen wir weitermachen mit. Das ist auch richtig cool, weil du beflügelst, also du oder die Redaktion beflügelt die Leute ja auch damit. Wenn man weiß, oh, wenn ich einen richtig coolen Film mache, klar, ich mache den erstmal nur für mich und wenn den anderen gefällt, ist es cool. Aber dass es ein Anreiz ist, wenn ich was Cooles mache, wird irgendjemand darauf aufmerksam und ich kann in so einer Zeitschrift landen. Das ist immer ziemlich cool. Wenn man so sieht, ins Internet bei YouTube guckt und hat wirklich jemand sich mit seinem Film auseinandergesetzt. Nicht nur geguckt, sondern was dazu geschrieben, hat sich die Zeit genommen, eine Kritik zu schreiben. Das ist halt super viel wert als Filmemacher. Wenn man im Nachhinein sieht, dass man erstmal irgendwas erreichen kann damit und dass man Leute auch begeistern kann für seine Sache. Wenn wir dazu beitragen können, dann ist unsere Aufgabe getan, dann sind wir froh. Auch auf jeden Fall die Chance, mal, ich meine, als jeder Filmemacher hat irgendwie so ein bisschen natürlich den Traum nach Hollywood. Jeder will irgendwie so ein bisschen größer werden und so. Und ich finde, wenn man jetzt auch im Amateurfilmforum so der allgemeine Kreis, so der allgemeine Filmegucker kennt jetzt nicht so wirklich die diese Indie-Szene oder auch die Amateurfilmszene. Und gerade auch so eine Zeitschrift, wenn man in eine Zeitschrift reinkommt, hat man viel mehr die Chance, überhaupt wahrgenommen zu werden. Weil am Kiosk liegt da immer noch eure Zeitschrift zum Beispiel. Und da hat jemand, der eigentlich normalerweise gar nichts mit der Szene zu tun hat, hat immer noch die Chance, darauf aufmerksam zu werden, die Zeitschrift zu nehmen und drin rumzublättern und eventuell auch die Filme, die man selber gemacht hat, also man selber als Indie-Filmer, als Amateurfilmer, da bekannt zu werden und bekannter zu werden. Und man steht halt auch, man ist auch so eine Art von Vernetzen, dass man über bestimmte... Man bekommt eine Lobby, genau. Zoom, die und in Lobby 15 für. Jahren sitzt ihr dann zu viert bei David Letterman und dann fragt ihr euch nach euren Anfängen und dann könnt ihr erzählen, wir haben damals mit der Zoom angefangen, genau. Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall noch eine Sache, die das Ganze bereichert und größer macht und auch bekannter macht, also dass mehr Menschen sich dafür interessieren, auch wenn sie gerade gar nicht jetzt selber Filme machen und man muss ja nicht selber Filme machen, um solche Kurzfilme toll zu finden, aber so erreicht man halt mehr Leute und so gibt es auch vielleicht auch Leute, die regelmäßig solche Sachen gucken. Genau, das fände ich auch klasse, wenn es dadurch ein bisschen mehr an Aufmerksamkeit für allgemein den Kurzfilm durchaus auch, aber auch den Amateur- und Independent-Kurzfilm gibt. Da gibt es ja in letzter Zeit durchaus auch so ein paar Richtungen, aber der letzte Schritt ist noch nicht getan. Also da gibt es noch eine Menge aufzuholen. Ja. Ja, wir verfolgen das auch mal. Wir schauen mal, wie sich das so entwickelt. Vielleicht passiert jetzt ja auch was dadurch, dass wir diese Ausgabe vom Filmflimmern gemacht haben. Man weiß ja nie. Wir sind sehr gespannt, wie auch die Reaktionen darauf sind, dass wir jetzt die neue Rubrik mit drin haben und dass wir jetzt mal Gäste einladen, beziehungsweise über Skype eine Konferenz machen. Und da sind wir sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank auch für deine Anwesenheit. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich werde auf jeden Fall gespannt auf die weiteren Podcasts warten und wünsche euch noch viel Erfolg dabei. Ja, danke schön. Dankeschön. Und ich will auf jeden Fall mal wieder was von euch sehen. Ja, ja, wir sind dabei. Wir arbeiten dran auf jeden Fall. Der Drehbuch ist schon fast fertig. Auf jeden Fall zur nächsten Pferdener Filmklappe hier in Niedersachsen gibt es einen neuen Film von Cold Entertainment. Man darf gespannt sein. Das bin ich. Großartig. Dann macht es gut und noch einen schönen weiteren Podcast. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Oh. Tschüss. Ja, das war unsere neue Rubrik für dieses Mal. Sie wird auch demnächst weiterhin bei uns im Podcast Filmflimmern eine feste Größe sein. Wie groß, das stellt sich denn noch in den nächsten Malen heraus, je nachdem, was wir finden und was wir als Gutachten, genau. Genau. Ja, und an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Timo vom Magazin Zoom. Und ja, Niklas, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit unserer ganz normalen Abfolge. Ja, ab ins Kino. Ich denke mal, darüber kann man eigentlich im Moment nicht so viel sagen. Was läuft im Kino gerade? Ja, wir haben schon über Inception geredet. Mehr muss man auch nicht sagen, rein da. Ja, ist aber ja auch eigentlich schon vorbei. Ja, gut, aber... Dann haben wir noch Salt. Salt haben wir auch gesagt. Wer Angela Lee ganz nett findet, soll da reingehen. A-Team, wer den... Wer es A-Team gut findet, sollte da nicht reingehen, würde ich sagen. Ja, ich will jetzt auch Leute den Kino nicht versauen. Die können da ruhig reingehen. Ja, bestimmt. Guckt euch den an. Ihr werdet euren Spaß haben, sicherlich. Ach, darf ich mal klein ab? Was ist mit Toy Story 3? Was sagt ihr zu Toy Story 3? Habe ich noch nicht gesehen. Das ist auch echt dreist. Die ältere Bevölkerung wird außen vor gelassen. Man guckt ich gucke auf Sinister, guck rein. ja, um 14 Uhr wäre ein Termin, um 15 Uhr, aber nicht zur späten Stunde. Also, ich meine, 18 Uhr können sie mal wenigstens mal einen Termin 18 Uhr setzen. Also die... Was denken dich da meine Chefs bei? Ja, es gibt halt Filme, die zu anderen Uhrzeiten mehr Zuschauer ins Kino lockt. Und das muss man natürlich aus auch geschäftlichen Gründen, muss man da natürlich die Zeitverteilung so wählen, dass man da auch über die Runden kommt, würde ich mal behaupten. Toy Story ist ein Kinderfilm. Ja, Toy Story wird aber richtig offiziell sein, ein Kinderfilm. Ja. Ich habe den Vorfilm von Toy Story 3, Day and Night, gesehen. Hm. Super toller Vorfilm. Die sind alle super toll. Ja, aber Day and Night ist mal wieder nochmal wieder ein neuer Stil. Also fand ich besser cool. Als oben mit den Wolken? Also ja, nein, weiß ich doch, ja. Also okay. Aber auf jeden Fall in 3D. Also ich muss zum ersten Mal, wo ich sagen würde, okay, Day and Night funktioniert nur in 3D. Dieser Day and Night funktioniert nicht in 2D. Ja, aha. Die wollen ja auch immer mit diesen Vorfilmen neue Wege gestalten. Genau. Also die wollen ja immer was Neues ausprobieren. Und ich finde, das hat auch macht Pixar aus, dass sie mal sowas Cooles, wieder Innovatives am Anfang machen. Also ich muss sagen, bei oben war fast der Vorfilm besser als der Film, der danach kam. Ja, also wirklich bei Day and Night, der Vorfilm von Toy Story 3, muss man sich auf jeden Fall den Vorfilm Day and Night in 3D anschauen. Weil sonst verliert er wirklich seinen Reiz. Ich will ja nicht verraten, was da so passiert, aber wenn man ihn dann in 2D gesehen hat, nein, anders, wenn man ihn in 3D gesehen hat, versteht man, wieso man ihn nicht in 2D angucken kann. Mhm. Okay, was haben wir noch? Was noch im Kino? Ab heute ist, wie heißt der Film noch, mit den allen möglichen Schauspielern? Tom? I'll be back. The Expendables. Ja klar, wir können doch nicht sagen, dass er gut ist. Aber ich denke, der wird mal gut sein, oder? Auf jeden Fall sind da alle Actionhelden drin, die, man kann schon sagen, die es gibt und die so rauskam und so. Und auf jeden Fall ist da Arnold Schwarzenegger mit drin. Für den Fall, dass ihr genauere Informationen haben möchtet, hört euch einfach den Podcast von letztes Mal an. Da haben wir genau aufgeführt, wer alles dabei ist. Ja, genau. Das stimmt. Gut, Empfehlung für diese Woche. Ja. Was nehmen wir denn da mal? Wir haben hier mehrere Sachen zur Auswahl stehen. Aber wir haben uns entschieden für Pandorum. Genau, Pandorum. Pandorum ist eine Empfehlung von Robin. Genau, eine Empfehlung von mir. Ich habe ihn mir letztens auf DVD angeguckt. Es ist ein Weltraumfilm. Ein Weltraumfilm. Es geht darum, dass, wie viel darf ich denn erzählen? Dass einige Personen aufwachen auf einem Raumschiff nach so einem Hyperschlaf, nicht das Mal, also die reisen halt weit und lange und da müssen eingeschlafen werden, gehen, die altern. Gibt es verschiedene Teams praktisch, die nach und nach für das Schiff zuständig sind. Und nun ist halt das nächste Team an der Reihe, es wacht praktisch aus diesem Schlaf auf und stellt halt fest, dass das ganze Schiff, ja, nicht leblos ist, aber es hat sich irgendwie, es ist nicht mehr so, wie es, wie erwartet. Und was genau passiert ist, ist halt das Spannende bei der Sache. Und es ist sehr gut umgesetzt und ich fand den Film für einen Science-Fiction-Film, der ein bisschen so in Teilen an Aliens angelehnt ist, sehr gut gemacht und war sehr überrascht, warum ich diesen Film nicht im Kino gesehen habe. Und er war wirklich sehr gut. Und deswegen möchte ich ihn auf jeden Fall für Science-Fiction-Fans, die so auch ein bisschen auf Alien stehen, aber sie müssen nicht unbedingt auf Alien stehen, sich den Film Pandorum anschauen. Okay. Eher so, Alien ist ja auch schon, was kann man sagen? Alien ist doch schon eher mit Splatter-Sachen, Horror ein bisschen mit drin. Es ist eher so auf Grusel ausgelegt. Es ist eher so auch für Leute, die gerne mal einen Zombie-Film gucken oder so. Oder wie ist es? Ja, also ich würde mal, von der Grausamkeit her ist es so wie ein bisschen, ich weiß nicht, von der Grausamkeit, ja. Nein, es ist so ein bisschen The Time Machine. Ja, man hört die ganze Zeit die Time Machine auf der Tasse. The Time Machine, so, also von der Härte, ne? Ich weiß nicht, habt ihr The Time Machine gesehen? Nein. So, und wir kommen ja auch ein paar Sachen vor, die sind so ein bisschen nicht so ganz so nett. Ja. Und so vom Charakter ist es so. Aber ich will nicht so viel verraten, weil man kann ziemlich viel verraten von dem Film. Und so, dass man praktisch schon relativ früh weiß, was passiert. Also wenn ich jetzt Sachen erzähle, die klären sich dann erst am Ende auf, es wird darauf aufgebaut und es wäre schade, wenn ich die jetzt erwähnen würde, weil dann macht es halt ab einem gewissen Punkt des Films nicht keinen Spaß mehr, sich den anzugucken. Aber auf jeden Fall für Science-Fiction-Fan Pandorum kann ich auf jeden Fall empfehlen. Super Film, hat mich echt überrascht. Also auf DVD für den DVD-Abend Pandorum. Ja, alles klar. Wo wir schon beim tiefen Schlaf sind, ne? Können wir jetzt auch Ich bin auch schon ganz müde. Ja. Kann auch in den tiefen Schlaf gehen. Ja. Gut, ja, dann war das die diesmalige Ausgabe von Filmflimmern. Ja, wir melden uns wieder. Regelmäßiger. We'll be back. Alles klar, bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüss.